Hier sei eine längere Einschaltung gestattet. Es ist nämlich die Feststellung unbedingt nötig, dass es eine Gleichheit in der Freimaurerei überhaupt nicht gibt. Man kennt nicht einmal Gleichheit zwischen Lehrling, Gesellen und Meister, wie Bruder Ohr mit Recht hervorhebt. Und nun gar erst die Hochgrade. Es gibt nirgends weniger Gleichheit als in der französischen Freimaurerei mit ihrer Gliederung von 33 Graden. Ein Lehrling ist nicht einem Gesellen gleichgestellt, dieser nicht dem Meister. Der Meister ist dem Ritter vom Rosenkreuz untergeordnet, dieser wieder dem großen Ritter Kadosch, der vor dem Großinquisitor Kommendator beugen muss. Dieser muss selbst wieder dem Prinzen vom königlichen Geheimnis den Vortritt lassen. Über ihm steht der souveräne Großinspektor, der wieder vom Mitglied des Obersten Rates im Range übertroffen wird. Der Präsident des Obersten Rates ist der höchste mächtige souveräne Großkommendator. Eine nette Gleichheit, für wahr. Entspricht dies aber auch den Tatsachen? Gewiss, denn derjenige, der es uns mitteilt, ist der freimaurerische Schriftsteller Bruder Dubois von der Akazia. Aber auch Bruder Wilhelm Ohr, dessen Freimut angenehm berührt, berichtet uns genau dasselbe über den Ordensrat, den Conseil d'Ordre, der die eigentliche Leitung des französischen Großorients innehat und nennt ihn eine Oligarchie, die anstelle der Demokratie getreten ist. Überall gelte in der französischen Freimaurerei das aristokratische Prinzip. Die obersten Behörden, so das große Ritualkollegium, ergänzen sich durch Zuwahl aus den Inhabern des 33. Schottengrades, den es selbst verleihe. Fürwahr, eine ganz undemokratische Behörde. Es gibt in der Freimaurerei auch keine Freiheit. Es gibt vor allem keine freie Meinungsäußerung, denn es besteht eine Zensur, deren Schroffheit sich mit der staatlichen Zensur gar nicht vergleichen lässt. Besonders gilt dies für Frankreich. Während in Deutschland es im Allgemeinen dem Taktgefühl des einzelnen Maurers überlassen bleibt, wie er die in seinem Eid gelobte Verschwiegenheit bewahrt. Ein Rundschreiben des Grand Orient vom 1. Januar 1894 besagt ausdrücklich: Die Stuhlmeister und Redner müssen jede Gelegenheit ergreifen, ihre Umgebung daran zu erinnern, dass kein Maurer unter keinerlei Vorwand das Recht hat, auch nur das Geringste über den Orden und seine Einrichtungen zu veröffentlichen. Es wäre denn mit ausdrücklicher Erlaubnis und auch dann nur in der ihm vorgeschriebenen Art und Weise. Der französische Freimaurer hat aber nicht einmal das Recht der Gedankenfreiheit. Er muss Republikaner und antiklerikal sein. Was aber in der Logensprache antiklerikal heißt, wurde bereits früher gebührend hervorgehoben. Er kann auch nicht nach Belieben austreten. Unter Umständen kann ihn vielmehr die Loge auch gegen seinen Willen als Mitglied weiterführen bis zu seinem Tode. Dagegen kann er, in Italien wenigstens, ohne weiteres aus der Freimaurerei ausgeschlossen werden, wenn es dem Großmeister gefällt. Bruder Dr. Müffelmann bringt in seiner lesenswerten Schrift über die italische Freimaurerei einen solchen Fall, der außerordentlich lehrreich ist. Am 4. Dezember 1914 wurde ein Bruder Dr. B., Mitglied des Großen Ordensrates und Meister vom Stuhl der Loge in Belluno, vom italienischen Großmeister auf telegrafischem Wege aus dem Orden ausgeschlossen. Und da gibt es keinerlei Widerspruch und Verwirr. Durch ungezählte Beispiele könnte die Freiheit, wie sie die Freimaurer meinen, veranschaulicht werden. Die wenigen, die hier hervorgebracht wurden, durften jedoch genügen. Und die Brüderlichkeit, die besteht allerdings, aber nur den Brüdern gegenüber. Und auch da sind in mancherlei Hinsicht wesentliche Einschränkungen zu machen. Wenn man die erbitterten Kämpfe verfolgt, die in allen Ländern Freimaurer untereinander ausgetragen haben, so erhält man auch in dieser Beziehung einen Eindruck, der von Begeisterung für freimaurerische Ideale ziemlich weit entfernt ist. Wir aber haben sich diese schönen Schlagworte, die fast seit zwei Jahrhunderten von der Freimaurerei in die breitesten Volksmassen geschleudert und von diesen mit Heißhunger aufgegriffen worden sind, in Wirklichkeit bewährt? Graf Friedrich Schönborn, ehemals Justizminister in Österreich, hat im Hinblick auf die französische Revolution von 1789 sein Werturteil in folgenden, überaus bezeichnenden Gedanken zusammengefasst. Mit Schwärmerei für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit hat es angefangen, um mit der rastlosen Arbeit der Guillotine zu enden und mit blutigen Kriegen zuerst Frankreich und dann ganz Europa zu verwüsten. Ein Satz, dessen innere Wahrheit von niemand bestritten werden kann. Doch kehren wir zu dem Leitgedanken dieses Abschnittes zurück. Die Menschen von der Herrschaft der Mächtigen zu befreien, war auch der Zweck des Illuminatenordens, der in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts eine große Rolle spielte und mit der Freimaurerei vielfache Berührungspunkte besaß. Schon damals übte der Gedanke der Weltverbrüderung und Weltrepublik seinen Zauber aus und gewaltige Denker, wie zum Beispiel Immanuel Kant, traten für ihn ein. In breitere Schichten des deutschen Volkes fand jedoch das republikanische Staatsideal erst im 19. Jahrhundert Eingang. Vertreten wurde es namentlich durch den Revolutionär und Freimaurer Mazzini, dessen geheime Vertrauensmänner in ganz Europa emsig tätig waren. Für Mazzini ist die Republik die einzige gerechte Regierungsform, die denkbar ist. Das Volk ist alles. Aber das Volk ist nur dann alles, wenn es den Standpunkt Mazzinis einnimmt und auf die Worte dieses Herrn und Meisters schwört. Tut er dies nicht, dann ist es nur mehr ein unwissender und verderbter Pöbel, eine Mehrheit von Idioten, eine betörte Menge, welche erst der Erziehung durch ihn, Mazzini und seinesgleichen bedarf. Mazzini selbst ist nach eigenem Dafürhalten der durch Tugend und Genie berufene Führer des Volkes und der Menschheit, der das souveräne Volk vertritt. Selbstverständlich hat aber das souveräne Volk, wenn es durch seinen, durch die Tugend und Genie berufenen Vertreter ein Programm verkündigt, dies auch anzunehmen. Wenn das Volk erklärt, dass dies oder jenes seine Glaubenslehre sei, so müsst ihr ehrfurchtsvoll euer Haupt beugen und euch jeder Handlung der Rebellion enthalten. Dieser eigenartig freiheitliche Satz stammt aus Mazzinis Werken selbst, und zwar aus dem 28. Band, Seite 89. So war es immer, so wird es immer sein. Jede revolutionäre Bewegung, die freiheitlich beginnt, endet in Herrschsucht und Tyrannei, sobald die Freiheitsapostel selbst zur Herrschaft gelangt sind. Mit einer Unverfrorenheit sondergleichen gibt dies auch die freimaurerische Rivista della Massoniera Italiana ohne weiteres zu. Die revolutionäre Idee von gestern ist die konservative von heute. Wer erinnert sich da nicht an die Haltung der Tschechen, die im Reichsrate 1917 erklärten, es gibt keinen Hochverrat. Hochverrat ist kein Verbrechen. Und nun in ihrem tschechisch-slowakischen Staat jeden wegen Hochverrates verfolgten und mit dem Tod bedrohten, der als Deutscher bloß von seinem Wahlrecht in die Nationalversammlung Deutsch-Österreichs Gebrauch machen wollte. Der republikanische Gedanke, der in Frankreich durch die Gräuel der Revolution stark entwertet war, wurde also um die Mitte des 19. Jahrhunderts namentlich in Italien gepflegt und sprang dann wieder gegen Ende des Jahrhunderts auf Frankreich über. In Italien wie in Frankreich wurde der Hoffnung Ausdruck gegeben, dass sehr bald das junge Deutschland des Gedankens und der Arbeit die Sozialdemokratie an die Stelle des feudalen Kaiserlichen treten werde. Dann werde auch die Angelegenheit Elsass-Lothringens, welche den europäischen Frieden bedrohe, die gewünschte Erledigung finden.